Der Meister. Nach mehr als 40 Jahren Abstand, seitdem die Kameraden Del Campo und Benito Reboledo mich in dieses grundlegende jüdische Problem einführten, schaue ich zurück und erkenne, dass der eingeschlagene Weg, um in das Problem einzudringen und es besser zu verstehen, sich im Kreis bewegt, in Nähe eines Zentrums. Nur mittels der Eingebung durch erhaltene Botschaften des Gedächtnisses des Blutes und vom Jenseits jenes Zentrums aus wird dieses Mysterium enthüllt werden. Und für mich wäre das nicht möglich gewesen ohne die Begegnung mit dem Meister und seiner Einweihung. Ich schlage das Exemplar vom 4. November 1941 der Zeitung Das neue Zeitalter auf und lese nochmals mein Essay »Die Juden fallen in Chile« ein. Es ist noch so aktuell, als ob ich es für das heutige Chile geschrieben hätte. Auch in der geschichtlichen Beschreibung, als ob ein Bogen über die Welt gespannt worden sei, um jene Jugendlichen von 24 Jahren mit dem Manne von 65, der ich heute bin, zu verbinden. Was ich jedoch in den vorangegangenen Seiten ausgeführt habe, ist das Ergebnis dieser ganzen verflossenen Zeit, das Studium meiner selbst und das Eindringen in mich. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Werkzeuge und den Schlüssel, die mir der Meister übergeben hatte, zusammen mit der Einweihung. In Weder über See noch über Land, mein erstes mutiges Werk, sagte ich, dass ich dem Krieg so viel verdanke, so dass ich nur ein Krieger sein kann. Ich wiederhole dieses heute. Hitler verdanke ich alles, denn ohne ihn hätten wir nichts erkannt, nichts wäre uns gestattet worden. Selbstverständlich war die Begegnung mit dem Meister keine zufällige. Das alte hermetische Urteil lautet ganz richtig: Wenn der Schüler vorbereitet ist, erscheint der Meister. Jung nannte dies Gleichschaltung, eine seltsame Übereinstimmung, beinahe magische, zwischen einem inneren und einem anderen äußeren Zustand. Nietzsche bezieht sich hierbei auf die Zufälle voller Sinn. Die Begegnung mit dem Meister war von jeher in Vorbereitung, ohne dass mein vernunftgemäßes Bewusstsein dies begriff. Bei meinem Lebensstil erscheinen diese grundlegenden Dinge für mich stets als Überraschung. In »Die Besuche der Königin von Saba« sagte ich, dass die Begegnung mit dieser Königin unerwartet war, dass man dies nicht sofort erkennt. Dasselbe geschah mit dem Meister, und dies, obwohl es sich unzählige Male in der ewigen Wiederkehr ereignet haben kann. Ebenso mit Hitler. In »Das goldene Band« berichtete ich über den eigenartigen, beinahe zurückweisenden Eindruck, den ich empfand, als ich das erste Mal die Fotografie Adolf Hitlers in einem Schaufenster einer Straße von Santiago sah. Ich erinnerte nicht, ich wusste nicht sogleich. Ich hoffte, dass dies sich nicht wiederholen wird, weder mit dem Meister noch mit dem Führer, noch mit der Königin von Saba in der ewigen Wiederkehr. Sollte die ewige Wiederkehr sich fortsetzen, sollten wir auch nicht in dieser Runde den Ausgang des Kreises der Kreise finden. In den Jahren vor dem Krieg und nachher noch bis 1941 glaubte ich, dass die Schicksale der Sterblichen nur hier auf Erden beschlossen würden. Von den alten Wissenschaften, der Magie, der Alchemie, des Hermetismus kannte ich kaum etwas. Sie erregten Argwohn in mir. Ich erinnere einige Gespräche mit Jason über diese Themen, die ihn faszinierten. Wenn du dich nicht für die Magie als wissenschaftliches Fach interessierst, dann unterrichte dich wenigstens aus kultureller Notwendigkeit, hatte er zu mir gesagt. Ich befand mich damals ganz unter dem Einfluss der deutschen Philosophen und Dichter, der sozialen Wissenschaften von Spengler, D.H. Lawrence. Kaiserling zeigte mir auf irgendeine Weise einen Weg in jene Richtung. Er war mein bevorzugter Schriftsteller jener Jahre, besonders seiner Bücher »Südamerikanische Meditationen« und »Reisetagebuch eines Philosophen«. Ich spreche nur von jenen Jahren, meinen ersten Schriften, von meiner Freundschaft mit Jason und die Begegnung mit dem chilenischen Narzissmus. Doch vorher, sehr viel früher, für einen Jungen meines damaligen Alters bedeuten 5 oder 6 Jahre sehr viel. Möglicherweise im Alter von 13 oder 14 Jahren hatte ich in einer Buchhandlung nähe des Hügels Santa Lucia die Buchhandlung Kultur von Francisco Fuentes, ein Werk über Hypnose und die Macht des Geistes gekauft. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht, weil eine Großtante von mir, die fast immer in Europa gelebt hat, eine Frau mit einer starken Persönlichkeit, mir von Hypnose und Wiederverkörperung, an die sie glaubte, erzählt hatte. Als ich 1941, während des Krieges, das Essay über das jüdische Problem schrieb und ausführte, dass nur der Weg des sichtbaren Hitlerismus und des politischen Narzissmus einzuschlagen wären, hätte ich am Ende in einer Sackgasse mich befunden. Ich stände genau wie die exoterischen Kämpfer, die Überlebenden ohne Hoffnung, wankend da wie ein nostalgischer Schlafwandler, fühlend, dass der eiserne Ring sich immer enger um unsere Köpfe schließt, ohne zu verstehen, dass man noch weiter von Hitler spricht, während niemand mehr Churchill, Roosevelt oder Stalin erwähnt. Ohne es zu wissen, war ich auf eine Grenze gestoßen, die ich mit meinen mir zur Verfügung stehenden intellektuellen Möglichkeiten nicht durchdringen konnte. Nicht einmal mit der Hilfe meiner Freunde, die Maler. Mehr noch, um auf diesem gefährlichen und unbekannten Gebiet voranzuschreiten, waren andere Mittel notwendig, neue Formeln, von denen ich nicht wusste, wo ich sie finden könnte, wenn nicht ein synchronistisches Ereignis dazwischen getreten wäre. Ein Zufall voller Sinn, genau in dem Augenblick, so als ob jemand mich beobachtet hätte und mir nun zu Hilfe kam. Hier erfüllte sich das alchemistische Urteil. Es ist unwichtig, wie einsam du bist, wenn du nur deine Arbeit recht verrichtest, werden unbekannte Freunde dir zu Hilfe eilen.